Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Willkommen zur Fortsetzung von Solea, dem dritten und letzten Teil der Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izou. Nachdem die Journalistin Babette Bellini in ihren Recherchen aufgedeckt hat, wie eng die südfranzösische Politik und Wirtschaft mit der organisierten Kriminalität verbunden ist, wird sie von der Mafia verfolgt. Und auch der Ex-Polizist Fabio Montale wird erpresst. Er soll herausfinden, wo sich Babette aufhält. Der zuständigen Kommissarin, die ihn um seine Zusammenarbeit bittet, vertraut Montale schon längst nicht mehr. Solea. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izou. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Zweiter Teil. Nun waren die Killer auch hinter mir her. Sie meinten, ich wüsste, wo sich Babette Bellini aufhielt. Das Telefon stand nicht mehr still. Dabei wusste ich tatsächlich nicht, wo sie war. Zunächst. Ich hatte Babette kennengelernt, als ich zum Leiter der Brigade sicherheitsgefährdeter Gebiete in den nördlichen Vierteln Marseilles ernannt worden war. Sie stand am Anfang ihrer journalistischen Karriere. Ihre Zeitung La Marseillaise hatte sie eher zufällig für das Interview mit dem seltenen Vogel ausgesucht, den die Polizei an die Front geschickt hatte. Und wir waren im Bett gelandet. Lover in Transit nannte Babette uns gern. Eines Tages waren wir dann Freunde geworden, ohne uns jemals unsere Liebe gestanden zu haben. Inzwischen war ich nicht mehr bei der Polizei und Babette hatte vor 2 Jahren einen italienischen Rechtsanwalt kennengelernt, Gianni. Sie war ihm nach Rom gefolgt, so wie ich sie kannte, nicht nur aus Liebe. Ich hatte mich nicht geirrt. Ihr geliebter Anwalt war auf Mafia-Prozesse spezialisiert. Und das war seit Jahren ihr Traum, seit sie als freie Reporterin groß rausgekommen war. Die bislang gründlichste Untersuchung über die Verbindungen und den Einfluss der Mafia in Südfrankreich zu schreiben. Das war ihr zweifellos gelungen. Aber irgendwie muss sie zu weit gegangen sein, denn jetzt stand sie auf der Liste der Mafia. Und ich dazu. Und um mir klarzumachen, dass sie nicht mit sich spaßen ließen, hatten sie Sonja umgebracht, kurz nachdem ich sie kennengelernt hatte. Wen hatten sie noch auf ihrer Liste? Das erste Lebenszeichen von Babette erhielt ich, als sie mir die Disketten mit ihrer Arbeit zuschickte, aus einem Ort in den Cevennen. Dorthin hatte sie sich geflüchtet, zu Bruno, einem Freund von ihr. Ich hatte sie telefonisch erreicht. Aber da ich mein Vertrauen in die Polizei verloren hatte, behielt ich das lieber für mich und sagte Hélène Pessier, der Kommissarin, die den Mord an Sonja zu untersuchen hatte, nichts davon. Ich hoffte nur, dass sie mich nicht durchschaute. Montale, Ihr Freund Mavros, Georges Mavros, wurde heute Morgen umgebracht. Man hat ihn mit durchtrennter Kehle im Ring gefunden. Genau wie Sonja. Haben Sie mir immer noch nichts zu sagen? Ich komme. Auf der Stelle. Zum Boxstudio. Dann können Sie ihn auch gleich identifizieren. Ich legte auf. Das Telefon klingelte wieder. Ja? Weißt du Bescheid über deinen Kumpel? Ich hab's gerade erfahren. Schade. Ich hätte es dir gerne selbst gesagt. Süß, diese Kommissarin, nicht? Keine faulen Tricks. Wir können die Abstände auf der Liste verkürzen, kapierst du? Ja, keine faulen Tricks. Aber gestern bist du mit ihr spazieren gegangen, oder? Was hattest du denn vor? Sie flachlegen? Sie folgten mir, das war es. So sind sie auf Sonja gekommen und auf Mavros. Sie haben keine Liste. Sie wissen nichts von mir. Sie folgen mir und töten. Das ist alles. Außer Fonfon und Honorine. Die mussten ganz oben auf der Liste stehen. Montale, wie weit bist du mit der Dreckschleuder? Ich habe eine Spur. Heute Abend werde ich mehr wissen. Bravo. Dann also, bis heute Abend. Ich dachte ein paar Sekunden nach, aber es gab nichts mehr nachzudenken. Ich wählte Brunos Nummer. Montale nochmal. Sie will nicht mit Ihnen reden. Sagen Sie ihr, wenn ich da hochkomme, bringe ich Sie um. Sagen Sie ihr das. Ich habe gehört. Ach so, sie hat mitgehört. Heute Morgen haben Sie Mavros umgebracht. Mavros! Wenn ich nach Marseille komme, was soll ich dann tun? Was wusste ich, was sie tun sollte? Daran hatte ich noch keinen Gedanken verschwendet. Ich hatte nicht den geringsten Plan. Ich wollte nur, dass das alles aufhörte und dass keiner von Fond und Honorin anrührte. Das war alles, was ich wollte. Und diesen wahnsinnigen Typen umbringen. Ich rufe dich später an, ich sag dir Bescheid. Ciao. War voller Blut. Montale, wir haben miteinander zu reden. Ich will die Wahrheit. Ich gebe Ihnen eine zweite Chance. Ich legte die 5 Disketten von Babette auf den Tisch. Was ist das? Eine Anthologie der Mafia-Aktivitäten auf dem neuesten Stand. Genug, um von Marseille bis Nizza alles hochgehen zu lassen. Stecken Polizisten mit drin? Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Man kann sagen, es läuft gut zwischen Ihnen und der Mafia. Der Informationsaustausch. Fagette hat zum Beispiel jahrelang telefonische Überwachung bestimmter Politiker von der Polizei gekauft, nur um sicherzugehen, dass sie sich auch an die Provisionen hielten, die ihm zustanden. Was noch? Jede Menge Politiker, Industrielle, Unternehmer stecken damit drin. Sie können da lesen, wer wie viel kassiert hat, in welcher Bank ihre Kohle liegt, die Kontonummer und so weiter. Lesen Sie. Ich hatte einiges von Babettes Nachforschungen ausgedruckt. Legale und illegale Geschäfte sind zunehmend miteinander verschränkt. Die Banken geben vor, in gutem Glauben zu handeln und wollen nichts von der Herkunft der eingezahlten Gelder wissen. Die großen Banken lassen sich nicht nur gegen saftige Kommissionen auf Geldwäsche ein, sie geben den Mafiosi auch Kredite zu erhöhten Zinssätzen, sodass die Gelder für Industrie und Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen der weltweiten Verschuldung, illegalem Handel und Geldwäsche. Seit der Schuldenkrise Anfang der 80er Jahre sind die Rohstoffpreise gesunken. Dramatische Einbußen für die Entwicklungsländer waren die Folge. Die Auswirkungen der von internationalen Gläubigern vorgeschriebenen Sparmaßnahmen sind Entlassung von Beamten, Verkauf von staatlichen Unternehmen zu Schleuderpreisen, öffentliche Investitionen werden auf Eis gelegt und Kredite für die Landwirtschaft sowie für die Industrie gekürzt. Mit der schleichenden Arbeitslosigkeit und Niedriglöhnen steckt die legale Wirtschaft in der Krise. Soweit war es gekommen, hatte ich mir gesagt, als ich diese Sätze las. Woher haben Sie diese Disketten? Von einer befreundeten Journalistin, Babette Bellini. Sie hat die letzten Jahre mit diesen Nachforschungen verbracht. Was hat das mit dem Tod von Sonia De Luca und Georges Mavros zu tun? Die Mafia hat Babettes Spur verloren. Sie wollen sie in ihre Gewalt bekommen, um sie zu hindern, genau dieses Material zu veröffentlichen, auf dem Banken und persönliche Kontonummern vermerkt sind. Und sie anschließend umlegen, natürlich. Und wo kommen Sie da rein? Die Killer haben von mir verlangt, dass ich sie finde. Zur Ermunterung bringen sie Leute um, die ich liebe. Und sie sind bereit, weiterzumachen. Haben Sie Sonja geliebt? Ich wollte sie wiedersehen. Ich glaubte, dass sich eine Möglichkeit zwischen uns auftat. Sind Sie unglücklich, Montale? Ich möchte einen Anwalt. Wenn Sie Babette Bellini finden, sagen Sie mir Bescheid. Und was dann, wenn ich sie finde? Dann stellen Sie sie unter Polizeischutz, richtig? Bis sie die Killer festnehmen, wenn es ihnen gelingt. Und was dann? Danach? Davon mochten die Flicks nichts hören, von ihrer Machtlosigkeit. Haben Sie einen Plan? Nein. Nur Lust, dem Typ, der Sonja und Georges umgebracht hat, gegenüberzustehen. Und ihn umzulegen. Das ist wirklich idiotisch. Dass Sie Ihr Leben riskieren. Es sei denn, Sie wären dann nicht mehr so unglücklich. Montale, so kommen wir beide nie weiter. Warum glauben Sie nicht ein wenig an das, was ich bin? Nicht an den Flick in mir. Nein, an die Frau in mir. Warum haben Sie kein Vertrauen in die Frauen? Was haben Sie ihnen getan, Montale? Haben Sie ihnen nicht genug gegeben? Haben Sie sie enttäuscht? Sie kommen direkt zur Sache, aber Sie gehen mit Ihren Befürchtungen, Zweifeln und Ängsten heran, mit diesem ganzen Ballast, der Sie erdrückt und Ihnen zuflüstert, daraus wird nichts, das geht nicht gut. Nie mit der Sicherheit eines möglichen Glücks. Glauben Sie an das Glück? Ich glaube an eine echte Beziehung zwischen den Menschen, zwischen Mann und Frau, ohne Angst. Also ohne Lügen. Tja. Und wo führt uns das hin? Hierhin? Haben Sie einmal wirklich zu geben verstanden? Einer Frau alles zu geben? Ja. Ich dachte an meine Liebe zu Lol. Das glauben Sie, Montale. Aber ich glaube Ihnen nicht. Und diese Frau hat es auch nicht geglaubt. Sie haben mir kein volles Vertrauen geschenkt. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie an sie glauben. Und es auch nicht gezeigt, jedenfalls nicht genug. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Darauf wollen Sie doch hinaus. Ja. Einmal in Ihrem Leben, Montale, einer Frau, mir. Dann wird es gegenseitig sein. Wenn wir einen Plan aufstellen, wir beide, möchte ich mich auf Sie verlassen können. Ich möchte über Ihre Gründe, den Typ umzubringen, Gewissheit haben. Sie würden es zulassen, dass ich ihn umbringe? Wie viele Jahre hat Giovanni Brusca, der blutrünstigste Killer der Mafia, bekommen? 26 Jahre. Er hat Richter Falcone mit TNT umgebracht. Und ein 11-jähriges Kind. Nur 26 Jahre. Ich hätte nicht die geringsten Gewissensbisse, wenn dieser Typ, dieser Killer, krepierte, statt der Gerechtigkeit übergeben zu werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich hatte eine halbe Stunde auf Mavros Bett geschlafen. Hélène Pisser und ihre Mannschaft waren gegangen und ich musste warten, bis eine andere Mannschaft kam, um das Auto meiner Verfolger auszumachen. Denn wir hatten keine Zweifel, dass sie gleich vor der Tür stehen würden. Das Telefon klingelte, es war Hélène. Es geht los, Montale. Sie parken vor Nummer 148. Fiat Punto, Blau Metallic. Sie sind zu zweit. Gut. Halten wir uns an die Abmachung? Ja. Ich hätte gesprächiger sein sollen, einige Worte hinzufügen. Aber ich hatte einen Weg gefunden, Babette ohne Risiko weit weg von allen anderen zu treffen. Inklusive Hélène Pisser. Montale. Ja? Alles klar? Hélène? Was? Bevor ich nach Hause gehe, muss ich noch beim alten Freund vorbeischauen. Bei wem? Hélène, keine krummen Touren. Er heißt Felix. Ich hatte versprochen, ihn zu besuchen. Wir fischen oft zusammen. Er wohnt in Vallon des Ouphes. Ich muss dort sowieso vorbei, wenn ich nach Hause gehe. Rufen Sie ihn an. Er hat kein Telefon. Aha. Wie gehen wir vor? Ich stelle den Wagen auf dem Parkplatz beim Centre Bus ab, fahre ins Einkaufszentrum hoch, verlasse es wieder und nehme ein Taxi. Ich brauche eine Stunde. Und wenn Sie ihnen folgen? Na, das sehe ich dann. Okay. Bis später. Montale, sollten Sie eine Spur von Babette Bellini haben, vergessen Sie mich nicht. Ich vergesse Sie nicht. Die Würfel sind gefallen, dachte ich. Wir würden schon sehen, ob ich noch eine Zukunft hatte. Wenn nicht, gab es sicher ein Plätzchen unter der Erde, wo ich mich im Kreise Manus, Hugos und Mavros dem Müßiggang hingeben konnte. Jetzt gab es keinen einzigen Menschen mehr in Marseille, zu dem ich sagen konnte, weißt du noch? Ich fand Felix vor seiner Sammlung von Pieniclet-Comics. Er las nichts anderes. Hast du ein Problem? Ja, ein ernstes. Und ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Ich kam behutsam auf Sonja und Mavros zu sprechen, auf ihren Tod. Dann setzte ich ihm auseinander, dass Fonfon und Honorine in höchster Gefahr waren. Und wo komme ich bei der ganzen Sache ins Spiel? Ich dachte mir, der sicherste Weg, Babette zu treffen, ist auf dem Meer. Die Typen stehen vor meiner Tür. Wenn ich nachts das Boot raushole, werden sie sich nicht an mich hängen. Sie werden darauf warten, dass ich zurückkehre. Neulich Abend war es auch so. Ja. Ich werde Babette sagen, sie soll herkommen, du bringst sie nach Friul auf die Insel und ich stoße dort zu euch und bringe zu essen und zu trinken mit. Glaubst du, sie wird darauf verzichten, ihre Arbeit zu veröffentlichen? Ich weiß nicht. Sie werden sie trotzdem töten. Und dich zweifellos auch. Ich weiß, aber das Risiko muss ich eingehen, Felix. Außerdem handle ich nicht auf eigene Faust. Ich habe mit einer Kommissarin darüber gesprochen. Wenn die Flicks mitmischen, mache ich nicht mit, Fabio. Das erhöht das Risiko. Verdammt, das weißt du doch genau. Felix, du kennst mich doch, oder? Gut, die Flicks sind für später, wenn ich Babette gesehen habe. Wenn wir entscheiden, was wir mit dem Material machen. Die Kommissarin weiß noch nichts davon, dass Babette kommen wird. Ihr geht's wie den Killern. Sie wartet ab. Alle warten darauf, dass ich Babette finde. Einverstanden. Sag Babette, sie soll kommen. Sie kann hier schlafen. Ich rufe dann Fonfon an. Du rufst mich an? Nein, ich rufe Fonfon an. In seiner Bar. So. Es wird schon gut gehen. Wir kommen schon zurecht, nicht wahr? Wir sind noch immer zurechtgekommen. Ich umarmte ihn und Felix wehrte sich nicht. Ich musste ihn noch etwas fragen. Felix, hast du noch Manus Waffe? Ja. Ich brauch sie jetzt, Felix. Sie riefen einer nach dem anderen an, zuerst Hélène Pessière, dann der Killer. Vorher hatte ich Babette angerufen, aber von Fonfon aus. Felix hatte mir den Floh ins Ohr gesetzt. Es konnte sein, dass ich abgehört wurde. Da hatte er recht. Hélène Pessière war das zuzutrauen, und wenn die Flicks meine Leitung angezapft hatten, würde alles, was ich sagte, schließlich bei der Mafia landen. Babette willigte ein, zu kommen. Sie war mit meinem Plan einverstanden. Das Wichtigste war jetzt ein Gespräch unter vier Augen. Ich habe Neuigkeiten. Ich höre. Meine Männer haben einen der Typen identifiziert. Riccardo Bruscati. Er kommt aus dem Departement Var und er ist nicht als Killer bekannt. Er ist einer, der aufräumt. Aber da ist noch einer, stimmt's? Ja. Ein echter Mafia-Killer. Genau. Der in aller Ruhe sein Aperitif auf der Terrasse vom New York trinkt. Genau. Und wenn Sie Bruscati engagiert haben, der schließlich nicht irgendeiner ist, heißt das, Sie sind nicht bereit, Geschenke zu machen. Für mich ist das die entscheidende Information. Wenn er heute da ist, dann heißt das, dass die Mafia tatsächlich die wirtschaftliche Kontrolle der Region an sich gerissen hat. Das war ja eine der Thesen ihrer Freundin. Ich habe mich noch nicht getraut, die schwarze Diskette anzuschauen. Tja, je weniger wir wissen. Glauben Sie das wirklich? Was Neues von Ihrer Freundin Babette Bellini? Ich glaube, ich weiß endlich, wo sie steckt. Ich kann warten. Ach, Montale, ich habe die Mannschaft ausgewechselt. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Es ist jetzt ein weißer Peugeot 304. Wo wir gerade davon sprechen, ich möchte Sie mal einen Gefallen bitten. Nur zu? Da Sie die Mittel dazu haben, möchte ich, dass Honorins Haus und Fonfons Bar gleich nebenan rund um die Uhr überwacht werden. Das muss ich mir überlegen. Helene, ich möchte nicht die Leichen von den beiden auch noch küssen müssen. Ich liebe sie über alles. Ich habe nur noch sie. Verstehen Sie? Einverstanden. Aber nicht vor morgen früh. Montale? Ja. Ich hoffe, dass wir diese schmutzige Geschichte bald hinter uns haben. Und dass wir danach... Ich meine, dass Sie eines Tages Lust haben, mich zusammen mit Honorine und Fonfon zum Essen zu sich nach Hause einzuladen. Ich hoffe es, Helene. Ehrlich, es wäre mir ein Vergnügen. Passen Sie bis dahin auf sich auf. Und sie legte auf. Zu schnell. Ich konnte noch das leichte Pfeifen hören, das folgte. Ich wurde abgehört. So ein Miststück, dachte ich. Aber mir blieb keine Zeit, einen anderen Gedanken zu fassen oder auch nur ihre letzten Worte auszukosten. Das Telefon klingelte und ich wusste, dass die Stimme am anderen Ende lange nicht so aufregend sein würde wie Helene Pessers. Gibt's was Neues, Montale? Ich hatte beschlossen, mich bedeckt zu halten. Keine Bemerkung, kein Humor, gehorsam. Wie einer, der am Ende seiner Kräfte zu Kreuze kriecht. Ja, ich hatte Babette am Telefon. Gut. Hast du eben mit ihr gesprochen? Nein, mit dem Bullen. Sie lassen mich nicht mehr aus den Augen. Wann hast du mit der Dreckschleuder telefoniert? Während deiner Eskapade heute Nachmittag? Genau. Sie kann in 2 Tagen hier sein. Ich gebe dir genau 2 Tage, Montale. Sag der kleinen Bellini, sie soll nicht mit leeren Händen kommen. Nicht wahr, Montale? Sie hat etwas, das uns gehört. Hast du das kapiert? Ich habe schon mit ihr darüber gesprochen. Ihn interessierte einzig und allein der Inhalt der schwarzen Diskette. Noch was, Montale. Nicht nochmal den Trick von heute Nachmittag, okay? Ja, ich hab's kapiert. Ich wartete, bis er auflegte. Dasselbe Pfeifen folgte. Jetzt brauchte ich Fonfon und Honorine mehr denn je. Irgendetwas stimmte nicht. Und ich wollte mir Klarheit verschaffen. Auch wenn es mir nicht gefallen würde. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Helene Pessers meine Leitung angezapft hatte. In Fonfons Bar schnappte ich mir das Telefon und wählte ihre Handynummer. Ja? Montale, ich störe doch nicht. Ich komme gerade aus der Dusche. Ich überraschte mich das erste Mal dabei, mit Begehren an Helene Pessers zu denken. Ich muss Sie etwas fragen. Es ist ernst, Helene. Haben Sie meine Leitung angezapft? Helene, ich werde abgehört. Seit wann? Ich weiß nicht. Ich habe es heute Abend gemerkt, nach Ihrem Anruf. Haben Sie Ihre Freundin Babette Bellini heute Abend von zu Hause aus angerufen? Nein, heute Morgen. Helene, wer kann dahinter stecken? Das haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie wussten, wo sie ist. Diese Frau war unerbittlich, sogar nackt in ein Badetuch gewickelt. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich sie gefunden habe. Und wo ist sie? In den Cévennes. Und ich versuche, Sie davon zu überzeugen, nach Marseille zu kommen. Montale, wir hätten in 3 Stunden oben sein können. Helene, Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, aber Sie können sich auf nichts hundertprozentig verlassen. Nicht auf Ihre Vorgesetzten, nicht auf die Fleeks, mit denen Sie arbeiten. Aber Sie auf mich, verflucht auf mich? Sie hätten es mir sagen können, oder? Sie hatte recht. Sie haben nicht auf meine Frage geantwortet. Wer steckt dahinter? Einer von Ihnen? Montal, ich komme zu Ihnen. Ich hatte mir gerade nachgeschenkt, als Helene an die Tür klopfte. Ich hatte beinahe vergessen, dass sie kommen wollte. Es war fast Mitternacht. Kommen Sie rein. Danke. Möchten Sie ein Gläschen? Wir stießen an und tranken schweigend. Wagten kaum, uns anzusehen. Mein Vater ist vor 8 Jahren umgebracht worden. Ich hatte gerade mein Jurastudium abgeschlossen. Ich wollte Rechtsanwältin werden. Warum erzählen Sie mir das? Sie haben mich neulich gefragt, ob ich im Leben nichts Besseres zu tun hätte, als in der Scheiße rumzuwühlen. Ich war wütend. Er war Ermittlungsrichter. Korruptionsfälle, gefälschte Rechnungen, Schwarzgelder politischer Parteien. Ein Dossier hat ihn weitergeführt, als er ahnte. Von den schwarzen Kassen der ehemaligen Mehrheitspartei kam er auf eine Bank in Panama. Xoil and Trades. Eine von General Noriegas Banken, auf Drogendollars spezialisiert. Eines Tages teilte die Pariser Finanzbehörde meinem Vater mit, dass der Schweizer Bankier dieser Partei, Pierre-Jean Raymond, in Frankreich erwartet wurde. Er ließ sofort einen Vorführungsbefehl gegen ihn ausstellen. Raymonds Aktenkoffer war mit höchst kompromittierenden Dokumenten vollgestopft. Ein Minister und mehrere Abgeordnete waren darin verwickelt. Raymond fand sich in Untersuchungshaft wieder. Mein Vater leitete ein Verfahren gegen ihn, wegen Vergehens gegen die Gesetze zur Parteienfinanzierung, Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen, Vertrauensmissbrauch, Fälschung und Betrug ein. All das eben, wodurch er zum ersten Schweizer Bankier wurde, der in Frankreich wegen einer politischen Affäre belangt wurde. Mein Vater hätte es dabei bewenden lassen können. Aber er verfolgte die Bankverbindungen weiter. Dabei kam alles raus. Raymond verwaltete außerdem Konten von Kunden in Spanien und Libyen und verkaufte Immobilien von General Mobutu. Er war außerdem Geschäftsführer eines Casinos in der Schweiz für eine Unternehmensgruppe aus Bordeaux und Verwalter von rund 50 Gesellschaften in Panama, aus denen schweizerische, französische und italienische Unternehmen Profit schlugen. Wie aus dem Bilderbuch. Die kriminellen Organisationen gehen nach dem Prinzip des geringsten Risikos vor. Sie verlagern jede Aktivität in den Mitgliedstaat, in dem das Risiko am geringsten ist. Mein Vater erhielt mehrere anonyme Drohbriefe. Das Haus wurde rund um die Uhr bewacht. Beamte begleiteten ihn. Eines Abends haben wir ihn in der Garage des Wohnhauses gefunden, im Auto, mit durchtrennter Kehle. Tatwaffe? Ein zweischneidiges Messer mit einer fast 15 cm langen und gut 3 cm breiten Klinge. Genau wie bei Sonia De Luca und Georges Mavros. Sie wollen doch nicht sagen, dass derselbe Mann... Nein, dieselbe Waffe. Derselbe Messertyp. Das hat mich 8 Jahre zurückversetzt, verstehen Sie? Was ich neulich gesagt habe, tut mir leid. Nein, es stimmt. Ich habe nichts anderes zu tun im Leben. Einzig und allein aus dem Grund bin ich Polizistin geworden. Das Verbrechen jagen, vor allem das organisierte Verbrechen. Das ist jetzt mein Leben. Man kann nicht für die Rache leben. Ich brauche meinen Vater nicht zu rächen. Ich will einfach nur weiterführen, was er angefangen hat. Auf meine Art. In einer anderen Funktion. Der Killer ist nie gefasst worden. Deshalb die Entscheidung, zur Polizei zu gehen. Fabio? Es war das erste Mal, dass sie mich beim Vornamen nannte. Und es gefiel mir. Fabio? Ich habe die Dokumente auf der schwarzen Diskette geöffnet und ich habe sie gelesen. Sie sind wahnsinnig. Es ist wirklich abscheulich. Ich reichte ihr meine Hand, sie legte ihre drauf und drückte sie, kräftig. Alles, was zwischen uns möglich oder unmöglich war, schien in diesem Händedruck zu liegen. Wir müssen den Tod besiegen. Ja, natürlich. Natürlich. Die Absurdität regiert, doch in der Liebe liegt die Rettung, hat Camus gesagt. All die Leichen, der Tod, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, all das hat mich der Liebe entfremdet. Ich sagte mir, wenn ich sie jetzt küsse, wäre es hoffnungslos. Ich hatte es auch gar nicht wirklich vor. Ich begann zu verstehen, was sie sagen wollte. Sonjas Tod führte sie zu ihrem Vater und auf einen Schlag zu dem, was sein Leben gewesen war. Zu all dem, was verschüttet wird, wenn man vorankommt und seine Entscheidungen trifft. Und je weniger Zugeständnisse man dem Leben macht, desto näher holt man sich den Tod. Und wie Elaine stand auch ich im Dunkeln. Ich konnte nichts unterscheiden. Nur die nahe Zukunft, in der ich zweifellos einige nicht wieder gutzumachende Taten zu vollbringen hatte. Wie diesen Schweinehund von der Mafia umzubringen. Ich glaube, dass wir in dem Moment, in dem etwas Wichtiges passiert, ein wenig aus unserer gewöhnlichen Verfassung herausgehen. Unsere Gedanken, ich meine, ihre und meine, beginnen sich gegenseitig anzuziehen. Mein Bedürfnis, sie in die Arme zu nehmen, wurde überwältigend. Aber ich war mir immer noch nicht sicher, ob es das war, was sie wollte. Was sie von mir erwartete. Zwei Leichen trennten uns wie ein Abgrund. Wir konnten uns nur die Hand reichen. Und dabei aufpassen, nicht selbst in diesen Abgrund zu stürzen. Weder Sie noch ich halten es in unseren Köpfen aus. Es macht zu viel Angst. Meinen Sie das? So ungefähr, ja. Sagen wir, dass es uns zu sehr entblößt? Wenn wir miteinander schlafen würden, wären wir zu verletzlich. Danach. Danach, das waren die Stunden, die uns bevorstanden. Babettes Ankunft, die Konfrontation mit den Typen von der Mafia. Die Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Elaine Pissers Entschlossenheit, alles unter Kontrolle zu haben. Wir gingen nicht den gleichen Weg. Jeder spielte sein Spiel. Sie wusste das und hatte es, so schien es, schließlich akzeptiert. Es war nicht mehr nur eine Frage des Vertrauens. Sie sollen eins wissen, Montale. Der Lauschangriff kommt von der Polizeidirektion, aber ich habe nicht herausfinden können, seit wann. Etwas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. Und das heißt? Dass ich gleich einen detaillierten Bericht über diese beiden Morde anfertigen muss. Die Gründe, die Mafia und so weiter. Ich bin nicht die Einzige, die sich für die Technik der Verbrechen der Mafia interessiert. Der Gerichtsmediziner hat seine Schlussfolgerungen an meinen Vorgesetzten weitergegeben. Nichts beweist, dass Ihr Vorgesetzter nicht in Ordnung ist, oder? Schlafen Sie gut, Elaine. Danke. Wir konnten uns nicht die Hand reichen, wir konnten uns auch nicht umarmen. Elaine bisher ging, wie sie gekommen war. Nur, dass die Fronten jetzt klar waren. Sie rufen mich an, nicht wahr, Montale? Das Blut gefror mir in den Adern. Die Fensterläden von Honorins Haus standen nicht offen. Ich habe sie fortgebracht. Ich habe eine Cousine in Cajol. Dort habe ich sie hingebracht. Er hatte die gleichen Überlegungen angestellt wie ich für Mavros. Sie hatten das gemeinsam entschieden, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Weil die Sache mich nichts mehr anging, sondern nur sie. Sie beide. So ist es nun mal, Fabio. Du hast kein Recht, beleidigt zu sein. Ich habe getan, was mir am besten schien. Und niemand ist euch gefolgt? Heute Morgen waren sie nicht da, die Typen aus dem Fiat Punto. Nur die Flicks. Was ging hier vor? Plötzlich hatte ich eine Horrorvision. Die Killer machten eine Spritztour nach Castellar. Sie würden Babette dort abfangen. Ich versuchte, den Gedanken zu verjagen, dass die Abhörerei gestern Abend erst angefangen hatte und dass die Flicks so eng auch wieder nicht mit der Mafia liiert waren. Aber ein Flick reichte, ein einziger, verflucht nochmal. Gib mir das Telefon, bitte. Ich wählte die Nummer von Castellar. Leutnant Bremont? Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich bekam weiche Knie. Hallo. Ich legte langsam auf. Ich wählte Elaine Pissers Nummer. Hallo? Helene, es geht schief. Ich glaube, Sie sind nach Castellar aufgefahren. Ich habe angerufen, ein Leutnant hat abgenommen, Leutnant Bremont. Wo ist das? In der Gemeinde von Saint-Jean-du-Gard. Ist Babette dort oben? Nein, in Nîmes. Ich log, weil Babette schon auf dem Weg hierher war. Das hoffte ich jedenfalls. Aha. Sie legte auf. Warum bist du nicht bei ihr geblieben? Ich bin hier, um an deiner Seite zu sein. Aber ich weiß nicht, warum, Fabio. Wenn sie mich nicht darum gebeten hätte, ich weiß nicht, ob ich geblieben wäre. Morgen gegen 7 mit seiner Familie umgebracht worden, mit einer Axt. Man hat einen Fahndungsbefehl nach ihrer Freundin herausgegeben. Sie brauchen ihre Aussage. Das heißt? Das heißt, dass sie die Polizei am Hals hat und im Schlepptau die Typen von der Mafia und den Killer im Hinterhalt. Montale, wo ist Babette? Ich weiß nicht. Sie sollte heute nach Marseille kommen und mich anrufen. Haben Sie nach ihrer Ankunft etwas geplant? Ja. Gehört es zu Ihrem Plan, mich anzurufen? Nicht sofort. Danach. Ich schicke eine Überwachungsmannschaft zum Bahnhof. Für den Fall, dass die Typen da sein werden und etwas vorhaben. Es ist besser, wenn sie nicht beschattet wird. Haben Sie Angst, dass ich herausfinde, wo sie hingeht? Ich weiß, wo sie hingeht, Montale. Als Sie zu Felix fuhren, habe ich Büro hinterhergeschickt. Sie vertrauen mir nicht, was? Immer noch nicht. Aber ich habe es mit einem Mann noch nie so ernst gemeint wie mit Ihnen. Und sie legte auf. Vauvant geht zu Honorine. Sag ihr, ich entscheide, nicht sie. Und dass ich will, dass ihr zusammen seid. Du hast ja nichts mehr verloren. Und du? Ich warte auf den Anruf von Felix und dann schließe ich die Bar. Was wirst du tun? Töten, Fonfon. Töten. Nach einer kurzen Siesta war ich in Richtung der Buchten aufgebrochen. Kurz zuvor hatte Felix angerufen. Babette war soeben angekommen und ich hatte mit ihr gesprochen. Ich liebe diese Stadt. Ich habe die Leute um mich herum beobachtet, ich habe sie beneidet. Ich könnte in Marseille nie mehr zu Hause sein, wenn ich diese Arbeit auf sich beruhen lasse. Hast du das Material bei dir, die Originale? Nein, sie sind an einem sicheren Ort. Verdammt, Babette! Ich werde dir was sagen. Mach weiter. Herrgott nochmal. Bring sie raus, deine Untersuchung. Geh dabei drauf. Gehen wir doch alle dabei drauf. Du, ich, Honorine, Fonfon, Felix. Du willst, dass ich verschwinde. Wo willst du denn hin, du arme Irre? Heute Morgen hat die Mafia deinen Freund Bruno und seine Familie mit der Axt liquidiert. Das muss aufhören. Das wird nie aufhören, Babette. Weil alles schon vorbei ist, das willst du nicht verstehen. Aber wir können da noch raus. Überleben. Einige Zeit, ein paar Jahre. Lieben. Ans Leben glauben. An die Schönheit. Und sogar der Gerechtigkeit und der Polizei in diesem Lande vertrauen. Du bist verrückt. Ich steuerte mein Boot in den Hafen von Friul. Es war genau 9 Uhr und schon ziemlich dunkel. Der Mond kam erst später. Für Babette, sagte ich mir, während ich den Motor herunterstellte, werden die letzten 30 Minuten nicht gerade ein Vergnügen gewesen sein. Aber ich hatte eine Stärkung für sie dabei. Und meine Flasche Lagavulin. Was hatte ich da zu suchen? Heute Abend. mit meinem Boot. Mit einer Knarre, einer 6,35 in der Jackentasche. Übrigens Manus Knarre. Als ich das Boot herausholte, hatte ich mir für einen Augenblick gesagt, und wenn du dich täuschst, Fabio, wenn sie einen guten Riecher haben und dir aufs Meer folgen. Ich hatte einige Schachteln Zigaretten gekauft und auf dem Rückweg festgestellt, dass der Fiat Punto nicht an der Ecke parkte. Der weiße 304 war auch nicht da. Weder Killer noch Flix, das war nicht normal. Sie hätten da sein müssen. Die Killer, weil sie Babette nicht erwischt hatten, die Flix, weil Elin Pessier dafür gesorgt hatte. Aber es war zu spät. Zu dem Zeitpunkt war Felix schon auf dem Meer. Der Hafen war ruhig. Ich entdeckte Felix' Boot auf der bebauten Seite, da wo Licht aus einigen Bars kam. Hey, Felix! Er bewegte sich nicht. Er schien zu schlafen, den Oberkörper leicht vorgeneigt. Mein Bootsrumpf stieß sanft gegen seinen. Felix! Ich langte hinüber und schüttelte ihn leicht. Sein Kopf kippte zur Seite, dann nach hinten. Und seine toten Augen starrten mich an. Das Blut floss noch aus seiner aufgeschlitzten Kehle. Sie waren da. Babette, dachte ich. Wir saßen in der Falle und Felix tot. Wo war Babette? Eine Grundsee drehte mir den Magen um. Und ich hatte den säuerlichen Geschmack von Galle im Rachen. Ich beugte mich vornüber zum Kotzen. Aber ich hatte nichts als einen langen Zug Lagavulin im Magen, den ich unterwegs hinuntergestürzt hatte. Felix. Seine toten Augen. Und das Blut, das lief. Das für den ganzen Rest meines vermaledeiten Lebens in meiner Erinnerung laufen würde. Für immer. Felix. Nur weg. Ich brachte mein Boot auf Abstand, genau nach Osten. Diese Seite war nicht erleuchtet. Ich hielt einen Moment an und durchforschte die Nacht. Der weiße Felsen. Dann sah ich sie. Es waren drei. Alle drei. Bruscati und der Chauffeur und der Mörder, dieser Hurensohn. Sie kletterten schnell den schmalen Pfad hinauf, der oben in den Felsen begann und zu zahlreichen kleinen Buchten führte. Irgendwo hier musste Babette sich verstecken. Montale! Ich erstarrte. Aber diese Stimme war mir nicht fremd. Aus dem Schatten eines Felsens sah ich Béraud auftauchen. Alain Béraud, den Kollegen von Hélène Pissère. Ich habe sie kommen sehen. Die anderen nicht, glaube ich. Was haben Sie hier zu suchen? Ist sie auch da? Nein. Die drei Männer verschwanden oben am Hang. Woher wussten die Arschlöcher? Ich weiß nicht. Was heißt, du weißt nicht, verdammt? Ich hätte ihn am liebsten erwürgt. Was hast dann du hier zu suchen? Hélène hatte das mit dem Boot begriffen. Sehr raffiniert. Sie wollte dich nicht ohne Schutz hier lassen. Scheiße, aber sie haben Felix umgelegt. Wo warst du da? Ich bin als Letzter losgefahren. Wir waren nicht sicher, wo ihr euch verabredet hattet. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Aber das war auch nicht mehr wichtig. Wir mussten uns beeilen und Babette finden. Sie hatte einen Vorteil vor den Killern. Sie kannte die Insel in- und auswendig. Sie war jahrelang zum Schwimmen hier gewesen. Wir müssen los. Ich fahre die Küste entlang. Ich gehe zu Fuß. Auf dem Weg. Ihnen nach. Einverstanden? Okay. Ich warf den Motor an. Bero! Ja? Warum bist du allein? Es ist mein freier Tag. Wir sind ausgebootet worden. Man hat ihr den Fall nach ihrem Bericht entzogen. Sie hat böse was auf die Finger bekommen. Wer hat jetzt ihre Stelle? Die Abteilung für illegale Finanzgeschäfte. Und wo ist Hélène? Nach Septembre les Vallons versetzt. Sie hat mich gebeten, sie nicht im Stich zu lassen. Montale, ich habe die Flix gerufen. Sie müssen jeden Moment hier sein. Bero machte sich entschlossen auf den Weg. Er zog eine Knarre, eine dicke. Ich holte meine hervor. Manus. Ich schob ein Magazin ein und sicherte sie. Ich fuhr langsam um die Insel herum. Der Mond war jetzt aufgegangen und verlieh der steinigen Landschaft ein unwirkliches Aussehen. Ich dachte daran, dass Hélène bisher ihr Spiel gespielt und verloren hatte. Ich spielte meins und war dabei zu verlieren. Da sah ich Babette. Sie stieg eine schmale Felsöffnung zum Meer hinunter. Ich fuhr mit dem Boot heran, immer in der Mitte der kleinen Bucht. Jetzt rufen? Nein, noch nicht. Lass sie herunterkommen. Bis ganz hinunter in die Bucht. Ich kam noch ein wenig näher, dann stellte ich den Motor ab und ließ mich langsam treiben. Es war noch tief genug, das spürte ich. Ich griff nach den Rudern und kam noch näher. Ich sah sie auf dem schmalen Sandstreifen auftauchen. Babette! Sie drehte sich um, entdeckte mich schließlich. Verstand. Im selben Moment tauchte der Typ auf, knapp 3 Meter über ihr. Das war keine einfache Knarre, was er da hielt. Runter! Babette kam hoch wie zum Sprung und stürzte wieder ins Wasser. Die Schießerei brach abrupt ab und ich sah, wie der Killer über den Felsen flog. Büro hatte ins Schwarze getroffen. Ich gab einen kräftigen Ruderschlag und spürte, wie der Rumpf den steinigen Boden streifte. Babettes Körper lag noch immer im Wasser, unbeweglich. Ich versuchte, sie hochzuheben, ein Klumpen Blei. Ich zog Babettes Leiche vorsichtig an den Strand. 8 Schusswunden hatten ihren Rücken durchlöchert. Ich drehte sie langsam um. Babette. Ich streckte mich an sie geschmiegt aus. Dieses Gesicht, das ich geliebt hatte, unverändert. Ich streichelte langsam ihre Stirn, dann die Wange. Meine Finger berührten leicht ihre Lippen. Ihre Lippen, die mich geküsst hatten. Hallo, du Idiot! Unter Tausenden hätte ich die Stimme erkannt. Über uns hallten Schüsse wieder. Ich drehte mich langsam um, ohne aufzustehen. Mit der rechten Hand entsicherte ich meine Knarre. Ich rührte mich nicht. Er richtete einen riesigen Colt auf mich und starrte mich an. Ich konnte seine Augen nicht sehen. Die Verderbtheit hat keinen Blick, sagte ich mir. Du hast versucht, uns reinzulegen, was? Das nützt nichts mehr, mir nicht und dir auch nicht. Morgen früh wird alles, aber auch alles im Internet sein. Die komplette Liste. Bevor ich aufbrach, hatte ich alles dafür vorbereitet. Fonfon wusste Bescheid. Internet, sagst du? Jeder wird sie lesen können. Die verfluchten Listen. Schnauze, Idioten, die Originale sind wo? Er kam heran. Jetzt war er nur noch 4 Schritte von mir entfernt, seine Knarre direkt auf mich gerichtet. Erneut Schüsse dort oben in den Felsen. Bero lebte. Noch, zumindest. Mein Finger am Abzug. Schieß, Herrgott, noch mal, brüllten Mavros, Sonja, Felix und Babette in mir. Montale, verdammt noch mal, bring ihn um, bring ihn um! Sein Arm straffte sich in Richtung auf meinen Schädel. Da schoss ich. Leerte das ganze Magazin. Er brach zusammen, der namenlose Killer. Die Stimme des Todes. Der Tod selbst. Ich begann zu zittern, die Hand um den Griff der Knarre geklammert. Beweg dich, Montale, beweg dich, bleib nicht dort. Ich stand auf, ich zitterte immer mehr. Montale! Er war nicht mehr sehr weit. Wieder ein Schuss. Dann Stille. Vero war verstummt. Ich ging auf das Boot zu, schwankend. Ich betrachtete die Waffe, die ich in der Hand hielt. Manus Waffe. Mit einem kräftigen Schwung schleuderte ich sie weit von mir, ins Meer. Sie fiel ins Wasser. Mit demselben Geräusch. In meinem Kopf machte es fast dasselbe Geräusch wie die Kugel, die sich in meinen Rücken bohrte. Ich spürte sie, aber den Schuss hörte ich erst später. Ich machte ein paar Schritte im Wasser. Mit der Hand fuhr ich über die offene Wunde, das warme Blut an meinen Fingern. Die Hölle. Alles klar, Fabio? Ja. Ja. Salam. Es ist nur eine Kugel. Ist sie wieder rausgekommen? Nein, verdammt. Scheint nicht so. Nein. Ich ließ mich ins Boot fallen, der Länge nach. Losfahren. Ich fuhr los. Jetzt nach Hause. Ich würde nach Hause fahren. Es ist vorbei, Fabio. Ich griff nach der Flasche Lagavulin. Er ging mir runter, heiß. Das tat gut. Man konnte das Leben nicht festhalten. Man konnte es nur leben. Was? Nichts. Ich war müde. Erschöpfung. Ja. Schlafen. Aber vergiss nicht, Elaine zum Essen einzuladen. Sonntag. Ja, Sonntag. Wann ist Sonntag? Fabio, nicht einschlafen, verflucht. Das Boot, steuer das Boot. Zu dir nach Hause, dort drüben, Legude. Das Boot glitt aufs offene Meer. Jetzt war alles gut. Der Whisky tropfte mir vom Kinn auf den Hals. Ich konnte mich nicht mehr fühlen. Weder im Körper noch im Kopf. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Überhaupt keine Schmerzen. Keine Ängste. Keine Angst. Der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben. Es wird sein wie das Aufgeben eines Lasters. Als erschiene im Spiegel ein totes Gesicht. Als lauschte man geschlossenen Lippen. Stumm werden wir in den Abgrund steigen. Cesare Pavese. Daran sich jetzt erinnern. Der Tod bin ich. Lol, die Vorhänge. Ich bin müde, lol. Solea. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Iseau. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. Zweiter Teil. Fabio, Hans-Peter Hallwachs, Hélène, Isabel Redfern, Babette, Claudia Vogt, Killer, Alberto Fortuzzi, Biro, Martin Engler, Fonfon, Detlef Jakobsen, Felix, Martin Seifert, sowie Götz Schulte und Christian Gaul. Schnitt, Marianne von Busse, Ton, Alexander Brennecke, Regieassistenz, Judith Lorenz, Bearbeitung und Regie, Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.